Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Questcast. Bevor wir aber anfangen, ein paar kurze Hinweise. Das erste ist, ihr werdet ein paar Nebengeräusche hören. Und diese Nebengeräusche kommen daher, weil die Mitspielerin Sandra, also Flinkfuß, später wisst ihr dann auch, was es mit Flinkfuß auf sich hat, eine Atemmaske bzw. eine Atemflasche braucht zum Atmen. Das haben wir bewusst nicht hart rausgeschnitten, weil das ja auch für Sandra Lebensrealität ist und das ja auch vielleicht auch nicht schön ist, das irgendwie zu verstecken. Wir haben aber versucht, mit Muten, also mit Mikrofon muten oder auch mit der Audiobearbeitung da so ein bisschen entgegenzukommen, dass man trotzdem es gut hören kann, aber dass es halt nicht sich anhört, als ob es versteckt wurde. Das als Hinweis. Ich denke aber trotzdem könnt ihr die Folge so gut hören. Dann, die Folge geht am 11.12. hoch. Explodiert. Sie wird veröffentlicht am 11.12. am Weltbratapfeltag. Wie gesagt, ne, wie ihr das vielleicht noch nicht kennt oder doch kennt, einfach mit dem Hashtag Weltbratapfeltag einen Bratapfel machen am 11.12. und dann das auf Social Media teilen und einen Bratapfel essen. Ganz einfach. Freue ich mich drüber, wenn ich sehe, wo das ihr das vielleicht irgendwo geteilt habt. Gerne auch auf unserem Discord. Wir haben auch in der Beschreibung ist immer der Discord-Link. Da könnt ihr dann euch auch mit der Community so ein bisschen vernetzen. Spielerinnen, Spieler oder auch insgesamt die Zuhörerschaft. Und ansonsten, die nächste Folge wird dann erst am Weihnachtstag kommen und dann darauf die Folge an Silvester. Wir haben nämlich das Abenteuer noch nicht zu Ende gespielt. Daher müsst ihr euch ein bisschen gedulden mit den weiteren Folgen, aber wir haben ja noch ganz viele andere Folgen, auch eine andere Rattenrunde, die ihr aus der Vergangenheit noch hören könnt. Also wenn euch das interessiert, müsst ihr gucken, wollt ihr lieber warten, bis alles da ist oder kommt das, nehmt ihr das einfach so, wie es jetzt kommt. So, jetzt habe ich aber schon 2 Minuten gesprochen. Das war mir noch wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ich wünsche euch soweit viel Spaß bei der Folge oder den Folgen. Einen schönen Weltbratapfeltag. Hoffentlich hören wir uns bald wieder. Und ja, Hashtag Weltbratapfeltag. Teilt mal euren Bratapfel. Guten Appetit und viel Spaß mit der Folge. Questcast Ratten. Der heilige Bratapfel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Questcast. Und heute ist das, zum Zeitpunkt der Aufnahme, nicht wirklich heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist heute, das theoretische heute, ein ganz besonderer Tag, denn wir befinden uns am Weltbratapfeltag und deswegen geht diese Folge heute auch hoch, weil normalerweise machen wir dazu natürlich, wie alle Menschen wissen, natürlich einen wunderbaren Bratapfel im Ofen. Aber ich dachte mir, Mensch, warum nur bei einem Bratapfel bleiben? Warum nicht auch einfach mal Pen and Paper, also 2 gute Sachen miteinander verbinden, einfach mal Pen and Paper spielen mit coolen Leuten und gleichzeitig dann halt auch nochmal einen Bratapfel schön dann demnächst machen. Und natürlich fotografieren im Internet, Hashtag Weltbratapfeltag. Aber wir spielen heute Pen and Paper in einer etwas kleineren Runde als sonst. Heute sind es 3 Mitspielerinnen und Mitspieler plus ich am virtuellen Tabletop-Tisch und wir spielen das Regelwerk Ratten, Ausrufezeichen. Und ja, die 3, die heute und in den folgenden Sessions mitspielen, möchten wir natürlich jetzt auch hier nochmal ganz kurz vorstellen. Deswegen, da ich weiß, am Anfang ist es immer so, wer fängt jetzt an und dann dauert es immer eine ganze Weile und dann weiß, soll ich jetzt und so, frage ich jetzt einfach mal, liebe Sandra, würdest du anfangen, schon mal dich kurz vorzustellen und vielleicht auch deinen Spielcharakter auch nochmal kurz? Natürlich, sehr gerne. Also ich bin Sandra und ich spiele die Rotaugenratte Flinkfuß, die, wie ihr Name schon sagt, sehr flink ist, es absolut liebt, durch die engsten Gänge und die kleinsten Schlitze sich irgendwie durchzudrücken, weil sie auch unheimlich neugierig ist und immer sehr gespannt darauf, was sich gerade an diesen abgelegenen Orten finden lässt, was vielleicht zu entdecken ist, was andere dort versteckt haben könnten. Und dass sie dann ganz stolz ihrer Rotte präsentieren kann. Und im Testspiel hast du dich auch schon bewährt, muss ich sagen. Im Testspiel hast du schon schon sehr viele Informationen. Also die Ratte wurde zwar leider nicht befreit, aber ihr wisst zumindest Chips. Ja, wir hatten ja keine Gelegenheit mehr, sie zu befreien. Aber ich hatte auch einfach Glück, glaube ich. Oder Flinkfuß hatte Glück. Mal schauen. Hoffentlich bleibt das so. Hoffentlich bleibt das so. Guck mal, du hoffst es ja wahrscheinlich nicht, ne? Zu viel Glück bei uns wäre ja dann auch nicht so schön für die Geschichte. Nein. Ich gönne euch alles. Ich bin da nicht gegen euch. Ich gönne euch, wenn das heute wenn das eine Runde wird, wo alles gut geht und so, dann bin ich da voll bei euch. Da muss ich euch jetzt nicht plötzlich 20 Katzen in den Gang werfen. Nein. Das nicht. Chris, wie ist es bei dir? Hi, Chris. Hi, ja, ich bin Chris und ich spiele Grete. Grete ist ein Taucher und eigentlich geborener Müllschlinger, aber weil er sich als guter Taucher bewährt hat, ist er quasi zur Rotte der Taucher übergegangen. Und er trägt aber als kleines Andenken an seine eigentliche oder erste Rotte, trägt er noch einen Panzer aus Gräten, daher auch der Name. Also ist das gleich was wenn andere Ratten deine Ratte sehen, ist das dann gleich schon so, wow, so, ist schon ein Ding. Bisschen ungewöhnlich, jetzt nicht mega beeindruckend, aber ein bisschen ungewöhnlich. Ja, also ich glaube, bei den eher kriegerischen Ratten, den Schafzähnen, glaube ich, würde das schon einen Eindruck schinden. Die würden dann schon sagen, der weiß, wovon er redet. Das ist nicht schlecht. Und was ist sonst so? Wo bist du vielleicht sonst so bekannt? Oder vielleicht auch noch? Ja, er fällt natürlich auch bei den Tauchern selbst so ein bisschen auf, aber er ist eigentlich eher so der Alleingänger und ist jetzt so ein bisschen auf Abenteuersuche. Auch bei den anderen Stockwerken zum Beispiel. Mhm. Und so ein bisschen auf Abenteuerlust gerade. Aber ist eigentlich eher so der Einzelgänger. Na, da müssen wir mal gucken, wie ihr dann zueinander findet, wenn ihr doch Einzelgänger seid. Ich habe da schon so eine Idee. und dann haben wir noch mit dabei die Laura. Hallo Laura. du hast coole Leute gesagt. Ja, hi, ich bin Laura. Ich spiele das Rotauge Krümelmops. Und wie der Name schon sagt, läuft Krümelmops durch die Rattenburg und mopst allerlei Krümel, die natürlich dann auch rattlich geteilt werden. Und wandert am liebsten, also Krümelmops wandert am liebsten durch die verschiedenen Gänge und Abteilungen der Rattenburg und schaut sich alles Mögliche an, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, falls sie mal flüchten muss. Oder eben, um einfach mehr zu finden. Ja. Und du hast schon durchscheinen lassen, wenn sie aber was gefunden hat, dann weißt du gar nicht, was sie damit anfangen soll und gibt es dann gerne weiter. Ja, man macht sich doch gerne Freunde. Das ist auch schön. Das ist schön. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie so eine kleine Ratte mit roten Augen immer Sachen weggibt und sagt, ja, ach, naja, was soll ich damit? Und dann kommt eine Ratte mit. Dann kommt eine Ratte, die sich immer versteckt, wo man gar nicht wusste, oh, huch, da ist jetzt irgendwie hinter mir plötzlich eine Ratte erschienen. Und dann kommt noch eine noch mit, wo sich alle wundern, huch, eine Ratte mit Panzer, was ist hier los? Also es ist schon, ich kann es mir doch schon ganz gut vorstellen, glaube ich. wenn, was würdet ihr so sagen, bevor ich noch mal ganz kurz über die Rattenburg so ein bisschen was erzähle und zu Ratten an sich, was würdet ihr sagen, wenn andere Ratten euch so sehen? Also die Rotten haben ja Unterschied, es gibt ja mehrere Rotten. Und was würdet ihr so sagen, sehen die jemand besonders kräftigen bei euch? Oder seid ihr immer so wild hin und her zucken und am Gucken? Oder was würde jemanden als erstes auffallen, abgesehen natürlich vom Gretenpanzer, ja, aber was würde dann den Leuten vielleicht als erstes auffallen? Vielleicht auch von euren Statuswerten, vielleicht seid ihr ja also besonders kräftig und das sieht man auch gleich, oder? Ja, also Grete ist schon relativ groß und stark. Ein bisschen nervös, ein bisschen unkonzentriert manchmal auch, so ein bisschen auch vielleicht tollpatschig dadurch. Ansonsten, ja, das ist so ein bisschen nervöser Charakter. So ein bisschen. Ja, Flinkfuß ist sehr, sehr zierlich, sehr schmächtig, aber wenn man genauer hinschaut, durchaus drahtig. Also man sieht schon, das Klettern und sowas macht sie viel und kann man durchaus, ne, so ein bisschen so eine drahtigere Figur erkennen unter ein wenig struppigem weißen Fell, das aber auch durch das Schlüpfen durch die engen Gänge nicht mehr ganz so weiß ist, wie es was wahrscheinlich ursprünglich mal war. Und sie scheint auch auf den ersten Blick durchaus eher ruhig. Aber wenn man sie dann so ein bisschen näher beobachtet, merkt man, dass sie durchaus ja so eine gewisse Anspannung im Körper hat. Also dass sie quasi jeden Moment irgendwie irgendwohin verstecken sich könnte, irgendwo reinschlüpfen könnte. Und schon so einen Blick dafür hat, wo sie sich im Zweifel verstecken kann. Also kann der erste Eindruck vielleicht sogar täuschen, dass man denkt, na, eine voll abgeklärte Ratte und eigentlich immer on the edge. So ein bisschen. Oder vielleicht auch, vielleicht nicht so abgeklärt, aber vielleicht so ein bisschen, naja, ein bisschen harmlos, Kleid und schwächlich, aber eigentlich eher drahtig und schon durchaus aufmerksam, was um sie vorgeht. Ja, und Krümelmops, was sieht man da als erstes? Krümelmops ist relativ, den Rotaugen, wie bei den Rotaugen üblich, relativ klein und schmächtig. Auch nicht besonders auffallend in dieser zwischen anderen Rotaugen. Wirkt recht verhuscht, obwohl sie relativ clever ist. Hat meistens die Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege, was etwas hinderlich sein könnte in mancher Situation. Aber geht so ein bisschen unter, meinst du? Also sie würde, ist jetzt nicht daran gelegen, dass man sofort sie erkennen würde in der Rotte, sondern das ist, kommt ganz gelegen. Ja, nee, die ist ganz zufrieden damit, dass sie die graue Maus unter den Rotaugen ist. aber jetzt die Frage. Hat eure Ratte schon mal Begegnungen mit einer Katze gehabt? Was meint ihr? Gab es schon mal eine Begegnung mit einer Katze in der Rattenburg? Bisher? Ich habe davon gehört. Meine Oma hat erzählt. Aber diese große Katze. Und die hat Miau gesagt. Was die halt so machen. Und die anderen? Schon mal mit einer aneinander geraten? Ein Schwanz abgebissen mal? Ich rede noch nicht. Er hat eher so mit so seine ersten Erfahrungen mit Fischen gemacht und ähnlichen Tieren, die sich so im Wasser rumtreiben. Weil ja die Taucher im Wasser liegen. Mal zur Info. Ansonsten, nee, Katzen, nee. Braucht man wahrscheinlich als Ratte auch nicht. Ist wahrscheinlich was, da ist man vielleicht ganz froh, wenn man es umgehen konnte. Richtig. Oder hat Flinkfuß mal sich versteckt vor einer? Ja, tatsächlich. Das war damals bei ihrem ersten Blut, wo sie sehr verzweifelt auf der Flucht war und dann sich in einem Regal versteckt hat. Ist da sehr hoch geklettert und da lagen alle möglichen Dinge rum und seltsame Schachteln und so. Und sie hat irgendwie versucht, sich da reinzudrücken, durchzuzwängen und irgendwo was zu finden, wo sie nicht mehr diese komischen Geräusche hört, was ja so üblich ist, ne, bei dem ersten Blut, dass sie da so ein bisschen gejagt werden, ein bisschen gehetzt werden und gar nicht so richtig wissen, wie ihnen da eigentlich geschieht. Und sie war in dem Moment auch sehr überfordert und hat es da, wie gesagt, hat sich so reingezwängt zwischen irgendwelche Schachteln und wollte eigentlich nur irgendwo in Sicherheit sein und dass es aufhört. Und als sie sich da so reingezwängt hat, sind so ein paar von diesen Schachteln verrutscht und runtergefallen. Und da waren wohl irgendwelche Metalldinger drin, so kleine, und das macht einen riesen Lärm, als die runtergefallen sind. Und dadurch wurde wahrscheinlich tatsächlich ein Schleicher aufgeschreckt, der dann wohl auch irgendwie verschreckt war und geflüchtet ist. Und da hat sie aber auch gar nicht so richtig mitgekriegt, weil sie sowieso schon so Angst hatte. Nur die, die sie da verfolgt haben, die haben das so ein bisschen gesehen, dass da wahrscheinlich ein Schleicher unterwegs war, der dann aber sehr verschreckt die Flucht ergriffen hat. Dann ist da ja alles nochmal gut gegangen soweit beim ersten Blut. Das war ganz gut, dass sie so tollpatschig war und die Sachen da rausgeschubst hat. Hätte sonst vielleicht anders ausgehen können. Aber das ist eine schöne Überleitung, um vielleicht ganz kurz nochmal die Welt anzureißen für die Leute, die vielleicht noch nie Ratten gehört haben oder gespielt haben. Wir haben auf Questcast auch in der Vergangenheit schon mal ein Rattenabenteuer gehabt. Die hängen nicht miteinander zusammen, aber es ist dieselbe Welt. Nur ganz kurz, falls ihr das noch nicht wisst, was Ratten eigentlich ist. Ein kleines, süßes Pen-Paper-Rollenspiel, was man auch sich für lau aus dem Internet ziehen kann, aber auch in schön in der Deluxe-Variante kaufen kann, was sehr anfängerfreundlich ist, meiner Meinung nach, und nicht viel an Regeln oder Würfeln braucht und es sehr viel auf die Ratten ankommen. Und die Ratten sind zusammen in Rotten eingeteilt, die in der Rattenburg leben. Und die Rattenburg ist ein verlassenes Kaufhaus. Man sagt so, also ich glaube so zeitlich verortet, es wird wahrscheinlich so irgendwie nach dem Millennium oder so gewesen sein. Irgendwie, also es wird wahrscheinlich schon mal irgendwie so ein Klapptelefon geben oder mal ein Feuerzeug, ne? Sowas dann halt. Und ich hätte tendenziell wahrscheinlich auch gesagt, es spielt wahrscheinlich in Deutschland, weil das Regelwerk kommt aus Deutschland und es gibt anscheinend in der Rattenburg auch keinen Waffenladen, also wird es wahrscheinlich nicht in Amerika spielen. Und ist auch, glaube ich, keine gute Idee, wenn da auch noch Knarren rumliegen würden. Und ja, die Rattenburg ist ganz, könnt ihr euch so vorstellen, also komischerweise sind die Menschen alle weg und man weiß nicht so wirklich, warum. Vielleicht haben die Ratten auch, die Vorfahren auch die Menschen vertrieben oder man weiß es nicht so wirklich und das ist auch aufgrund der zeitlichen Überlieferung auch gar nicht mehr so, es ist vielleicht auch gar nicht mehr relevant, weil man so lange auch keine Menschen mehr gesehen hat. Und um euch das, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, das ist halt wirklich so ein Einkaufscenter-Block, wo man oben so ein riesiges Dachgeschoss hat. Das ist der Bereich der Krähen, denn nicht nur Ratten sind da, es sind auch einige Gefahren in diesem Kaufhaus. Wo ins Dachgeschoss man relativ schwierig hinkommt, aber wo recht viel Pflanzenbewuchs inzwischen ist und das Licht immer schwieriger durchkommt durch diese Dachluken. Dann gibt's das dritte Obergeschoss, das ist ein Restaurant, ein Friseurladen und eine Herrenbekleidung und das ist die verbotene Zone. Da lauern wohl zu viele Gefahren, deswegen hat man versucht, das, naja, im weitesten Sinne abzuschließen, soweit wie das Rattenrotten eben so können. Dann gibt's das zweite OG mit Damen- und Kinderbekleidung und der Buchhandlung. Da wohnen hauptsächlich die Brandratten. Das sind die, ich sag mal, Fanatikerinnen der Ratten, die etwas Großes sehen in dem ewigen Feuer, was bei ihnen brennt und was auch immer brennt. Und deswegen ist es nicht so schön, da irgendwie abzuhängen. Gleichzeitig gibt's da noch das Totenfeld. Sind unglaublich viele Ratten und andere Tiere verstorben. Dann gibt es das erste OG mit den Laborratten und den Rotaugen. Da haben wir ja vorhin schon mal kurz zwei Exemplare von gehabt. Spielzeugabteilung, Elektrowaren, Sportartikel. Und die Laborratten, naja, die sind halt, hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das sind halt typische Laborratten, wie man sich es vorstellt, die halt wirklich in, vielleicht auch in Versuchen ehemals gehalten wurden und die halt anfällig sind für allerlei Dinge, die vielleicht an eine Ratte nicht so dran gehören oder vielleicht auch für Krankheiten. Oder beziehungsweise vielleicht haben sie sich auch gegen manche Krankheiten durch diese Versuche etwas stabiler gestellt. Und die Rotaugen, naja, da haben wir ja zwei gute Beispiele von mit in der Truppe. wirklich so eine etwas kleinere und mit roten Augen und nicht so die Kämpfernaturen, eher so die, die ja, so ein bisschen durch die Gegend huschen und so ein bisschen, aber da kriegt er noch ganz viel mit. Dann haben wir das Erdgeschoss. Dort haben wir Schreibwaren, Parfümerie, Krimskrams und die Gartenabteilung. Und Gartenabteilung ist ganz, ganz gutes Stichwort, weil da wohnen die Schafzähne. Das sind wirklich, ich will immer sagen, die Barbaren der Rotten, die sehr viel im Kampf sehen und im Blut vergießen. Und die bewachen auch ein gewisses Maß das Erdgeschoss. Also wenn sich da mal ein Köter, ein Sabberköter, mal drin verirrt, naja, hoffentlich trifft er da nicht auf die Rotte der Schafzähne, weil ansonsten könnte es beiden Seiten sehr schnell, sehr schlecht gehen. Dann haben wir noch das erste Untergeschoss. Da gibt es Lebensmittel und Haushaltswaren und die Büros und Lebensmittel. Naja, es riecht schon inzwischen gerade da nicht mehr ganz so gut. Ist alles ein bisschen vielleicht vergammelt auch. Da wohnen die Sammler, die, man sagt es so, das schönste Fell und sind auch die am bestgenährtesten. Und ja, handeln vielleicht auch einfach mal so ein bisschen und haben eher leben das dekadente Leben. Das Labyrinth da drin, was ich erwähnt habe, ist sind umgefallen. Da befindet sich halt ganz viele umgefallene Regale und deswegen nennen die Ratten das auch gerne das Labyrinth, wo man halt auch viele Haushaltswaren von damals findet. Und darunter sind einerseits, jetzt schnarcht die Katze, naja, es wird schon nicht in der Aufnahme sein, haben wir einmal die Heimat der Müllschlucker und der Taucher. Das, der Keller, der ist geflutet und durch so ein Loch kommt man da auch irgendwie so durch. Aber hauptsächlich befinden sich halt wirklich die Müllschlucker und die Taucher dort, weil die anderen Rotten finden da nicht so viel für sich. Und die Taucher finden ja auch alle so ein bisschen komisch. Und ne, die Ratten untereinander, die haben schon ganz klar abgesteckte Reviere, wo man sind zwar im Frieden, aber na, das ist vielleicht auch alles ein bisschen fragil. Also man hofft, dass sich nicht irgendwann mal großflächig die Schafzähne mit irgendwelchen anderen anlegen. Aber so wohnen sie zusammen. So wohnen sie, leben sie irgendwie zusammen, begrenzen ihr Leben auf diese Rattenburg nach draußen. Ach, was will man da? Und das erste Blut, also der Initiationsritus der Ratten, sagt einem schon, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, wenn wir vielleicht drinnen bleiben in der Burg und da lauern ja überall auch trotzdem ganz viele Gefahren und vielleicht ist es gut, sich doch nicht zu weit zu entfernen und so eine Lektion einfach mal mitzumachen. Und das erste Blut ist auch dann die, wie soll ich sagen, lenkt so das Leben, so wie die Ratte, woher sie kommt und wie sie die Sachen, diesen Initiationsritus für sich löst. Dementsprechend ist sie dann auch bei einer Rotte beheimatet. Aber es gibt auch durchaus zum Beispiel vielleicht, nehmen wir mal an, einen Schafzahn. Eigentlich sollte man ja meinen, das sind ganz mutige und ganz kriegerische Ratten. Naja, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass die sich versteckt und wegduckt oder eben nicht in den Kampf gegangen ist. Und dann ist sie vielleicht eher doch ein Rotauge. Auch da gibt es fließende Grenzen. Ja, und wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben zwei Rotaugen. Und wir haben einen Taucher. Und habt ihr noch irgendeine Frage gerade eben, die ich nochmal zu Rattenburg klären will? Oder irgendeine nette Side-Information, die ihr noch gerne an die Leute draußen geben würdet? Das Lieblingsessen eurer Ratte? Ja, Chips. Ich hab's schon gehört. Chips ist ganz hoch im Kommen. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Ihr befindet euch gerade eben alle drei. Vielleicht kennt ihr euch mal so zufällig über eine Bekanntschaft. Vielleicht auch gerade darüber, dass ihr die Rotte teilt als Rotauge. Vielleicht habt ihr euch dann zufälliger mal gesehen. Oder weil eben Krümelmops halt aussieht wie eine Ratte und die andere. Vielleicht kennt ihr euch eigentlich schon, aber irgendwie dann auch nicht. Naja, auf jeden Fall befindet ihr euch gerade eben im ersten Untergeschoss im Reich der Sammler und ihr wurdet herbeigerufen. Es ist die warmen Zeiten sind soweit vorbei. Die Rattenburg hat leider schon so ein bisschen gelitten. Die durchsichtigen Wände sind immer mal wieder zerbrochen. Die großen, riesigen Öffnungen der Rattenburg stehen teilweise sperrangelweit offen. Das weiße Zeug vom Himmel ist noch nicht runtergefallen, das nicht. Aber, der Wind kommt schon immer häufiger mal und ihr merkt so ein bisschen, es wird so ein bisschen zugig, es wird so ein bisschen unangenehm, dann neigt man vielleicht dann doch lieber eigentlich bei sich zu bleiben oder auszunutzen, dass bei den Brandratten immer noch diese riesige Tonne brennt. Und vielleicht ist ja so ein bisschen Wärme strahlt ja vielleicht auch dann in das da drunter oder da drüber. Naja, vielleicht kann man sich dann ja mal so ein Regal kauern, wo dann mal so eine warme Ecke ist. Aber ihr wurdet berufen. Und zwar wurdet ihr berufen von einer der ältesten Ratten, einer Sammlerin, die viele Namen inzwischen trägt. Die Namen stehen immer für besondere Taten und besondere Errungenschaften. Und je länger diese Namenskette ist, desto einen höheren Ruf hat diese Ratte. Und desto bekannter ist sie. Und diese Namen stehen auch für bestimmte Attribute oder bestimmte Dinge, die sie getan hat. Und die geläufigsten beiden Namen, bei denen man sie nennt, heißt von dieser Sammlerin Glattfells Feinzunge. Glattfell Feinzunge, ein etwas ist, rollt man nicht so eben über die Zunge. Und sie hat euch berufen, obwohl ihr zwar ja nicht der Rotte der Sammler angehört, aber entweder wurdet ihr empfohlen aufgrund eurer Fähigkeiten. Oder vielleicht wurdet ihr schlicht und ergreifend vorgeschickt, weil man sagte, ist vom Rang so niedrig, irgendwer einer muss das machen und vielleicht hat diese Sammlerin ja wieder irgendwie so eine Gefälligkeit. Ja, schick mal die davor. Die macht das schon. Dann damit haben wir unseren Teil unserer Botschaft, unseres Deals erfüllt. Und ihr befindet euch es ist schon, also dieser Geruch von diesen verdorrten Lebensmitteln ist auch da wieder, die Sammler fühlen sich da total wohl, das ist total super, aber Glattfell-Feinzunge befindet sich in so einem, auf so einem großen tellerartigen Ding, wo ein alter, vielleicht doch schon dreiviertel vergammelter Kuchen irgendwie ist und sie, nimmt sich immer mal wieder so ein Stück. Sie ist sehr, sie sieht so aus, als hätte sie den ganzen Kuchen auch inzwischen schon gegessen. Und auch so ein bisschen verschmiert und so. Sie hatte an sich ein schönes Fell, das stimmt. Aber sie labt sich da vor allen Dingen an den Stücken, die halt vielleicht noch nicht so vergammelt sind. Ist ja keine Kühlung da, ne? Ist ja, die Menschen sind schon eine Weile weg, wer weiß, wie lange dieser Kuchen da schon ist. Und labt sich daran, seid in so einer Art größeren, längeren Popbox. Wohl ihre Wohnung im weitesten Sinne. Links und rechts von euch ist auch immer mal wieder so ein bisschen auch so weißes Zeug, aber nichts Kaltes, sondern so weißes, was nicht vom Himmel fällt, aber was man auch so einfach abnagen kann. Und ja, die Sammlerin labt sich so ein bisschen. Ihr kommt da relativ zeitgleich rein, könnt euch vielleicht kurz beschnuppern, aber dann seht ihr schon, dass die ältesten Ratte euch mustert. Und sie isst ein Stück und es vergehen irgendwie so 10 Sekunden. Es ist natürlich duster da drin, es ist natürlich kein Licht in diesem Kartonhaus. Und sie isst einfach nur weiter. Und sie wartet irgendwie noch. Also sie guckt euch so an und hat euch registriert, aber sie ist einfach weiter. Und sie macht jetzt nicht gerade die Anstalten, als ob sie jetzt euch irgendwie sagen würde, ansprechen würde. Sie, auf irgendwas wartet sie gerade eben. Habt ihr irgendwas, was eure Ratte gerne machen möchte? Ich würde mal lauschen. Ob um den Karton herum noch gerade irgendwas passiert. Weil sie wartet ja auf etwas. Mhm. Macht misstrauisch, ob vielleicht noch etwas in den Karton kommt oder jemand. Kannst du gerne machen. Dann haben wir nämlich auch kurz die Erklärung für die Leute noch mal ganz kurz. Eine Wahrnehmung. Also, das Regelsystem funktioniert auch ganz einfach. Wir haben gar nicht so viele Werte auf unseren Rattenbögen, die ich übrigens auch in der Beschreibung nochmal teilen werde dann. Ratten können stark, schnell, clever und sozial sein. Und eine Probe, sage ich dann zum Beispiel, wie jetzt auf Wahrnehmung, bitte würfel doch einfach zweimal auf clever. Dann guckt Krümelmops, wie viel hat sie denn auf clever? Wie viel hast du auf clever? Drei. Drei, also 3 mal 2, weil ich gesagt habe, zweimal auf clever würfeln. Und dann nimmt sie 6 Würfel, ganz, ganz viele, würfelt die und die beiden höchsten zählen und ich sage die Schwierigkeit an. Das ist zum Beispiel die Schwierigkeitsgrad 7. Und dann würfelst du einfach mal und guckst mal, ob du über die 7 kommst mit den beiden höchsten. Dann auf 12. 2 mal die 6. Hast du? Hab ich. Das war sogar ein kritischer Erfolg. Also das Würfelglück ist euch nach wie vor hold. Und diese, also du nimmst diese Stille in diesem Karton und nur dieses Schmatzen. Das Schmatzen kommt dir auch unglaublich laut vor, jetzt, wo du dich drauf konzentrierst bei Glattfell Feinzunge. Und, aber du versuchst dich ja mehr darauf zu konzentrieren, was ist draußen. Und wo ihr schon rein wart, ihr wart ja im Bereich bei den Sammlern und du hattest so generell so das Gefühl, irgendwie hast du immer mal wieder gehört, dass Sammler hin und her trappeln und irgendwie noch Geschäfte machen, also Dinge einfordern oder irgendwelche Sachen irgendwie wieder unter die Leute bringen oder Leute für sich arbeiten lassen, als ob irgendwas vorbereitet wird. Und dieser Trubel ist auch von innen drin auch immer noch zu hören. Also es scheint keiner irgendwie zusätzlich reinzukommen, außer das passiert jetzt irgendwie in einer halben Stunde. Aber der Trubel bleibt draußen. Dieses weiße Zeug um dich rum dämpft das ziemlich gut ab. Aber du bist halt eine sehr aufmerksame Ratte. Und dieses Schmatzen ist, je länger du dich drauf konzentrierst, ist es halt wirklich, oh. Aber von draußen, du hast nicht das Gefühl, dass irgendwer anders kommt. Du hast nicht das Gefühl irgendwie, dass das irgendwie, das hat ja auch keiner das Haus jetzt irgendwie bewacht oder sowas, das jetzt auch nicht. Und hört denn Krümelmops von euch beiden irgendwas? Von Flinkfuß oder von Grete? Ist da irgendwas? Schnuffelt ihr? Oder ist da irgendwas, was sie noch wahrnehmen könnte? Also Grete guckt sich nur um und ist noch so ein bisschen überfragt. Und nimmt aber nichts weiter wahr. Aha. Flinkfuß fühlt sich ein bisschen unwohl. Sieht man ihr eventuell auch an. Weil, ja, Rotaugen und Sander sind jetzt ja nicht so die dicksten Freunde. Und wenn man mit Rotaugen, mit Sandern so direkt zu tun hat, kann das eigentlich nichts Gutes bedeuten. Denkt sie zumindest. Und deswegen, ja, ist sie sehr angespannt und macht aber erstmal nichts, sondern beobachtet nur diese Sammlerratte und ja, ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil sie nicht weiß, wie sie mit der Situation gerade umgehen soll. Schön. Es hat sich wirklich eine gefühlte Ewigkeit, hörte diese Sammlerin ihren alten vergammelten Kuchen schmatzen, bis sie endlich dann irgendwie aufhört, den letzten Schmatz noch im Mund hat und meint, wunderbar, wunderbar, ihr seid anscheinend nicht völlig auf den Kopf gefallen. Ich sehe, ihr könnt euch beherrschen. Das ist eine gute Voraussetzung. Sie deutet mit so einem, sie hat so ein bisschen irgendwie Sahne an der Hand und sowas und meint, bedient euch ruhig. Und sie deutet so auf den Kuchen und je nachdem, wie sehr ihr auf vergammelte Lebensmittel steht, könnt ihr euch die natürlich jetzt gönnen. Aber so wie ihr möchtet. Ich habe schon Hunger. Ist ein bisschen zwickmüde gerade. So ein paar Krümelchen vielleicht? mitnehmen dann? Geht schon? Bitteschön, bitteschön. Ein sehr guter Jahrgang, sage ich. Ein sehr guter Jahrgang. Also, ihr seid komplett, ja? Es kommt nicht noch mehr, richtig? Grete denkt sich nur, wenn diese gierigen Sammler schon so abgeben wollen, da kann es nicht gut sein. Das ist doch ein bisschen. Chris Linksfuß denkt, irgendwas ist hier komplett falsch. Das ist total seltsam. Das letzte Mal, als sie bei den Sammlern war, ist sie gerade noch so weggekommen. Ja. Sie setzt wieder an, sie stoppt sich irgendwie da noch ein weiteres Stück Sahne irgendwie in ihr Mäulchen. Und als sie vielleicht den einen oder anderen Krümel oder die Ecke vielleicht so ein bisschen mitgehen lässt, vorsichtig, fängt sie wieder an zu erzählen. Meint, also, das ist ja sehr schön. Wenn es so drei sind, ist das ja auch okay. Nun, ihr drei. Ihr wurdet auserwählt. Ja, ihr wurdet auserwählt. Ihr wurdet auserwählt von eurer Rotte. Und nun ja, ihr seid wahrscheinlich die Besten eurer Rotte, nehme ich mal an. Denn wir hatten natürlich noch ein offenes Geschäft mit den anderen Rotten. Und naja, ihr seid jetzt hier, um mir einen Gefallen zu tun, um den letzten Gefallen, also den eurer Rotte, dann soweit auszumerzen. Das ist sehr schön, dass ihr da seid. Ich hatte zwar auch einen Schafzahn eigentlich auch erwartet, aber naja. Das war so nicht im Geschäft vorgesehen. Das haben wir nicht, haben wir so nicht erzählt. Na, verzeih es drum. Oh, das ist wirklich ein super Jahrgang. Oh. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich sollte euch vielleicht erzählen, auch warum ihr hier seid. Oder, das wäre wahrscheinlich gut. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Nein, oder? Kein Schimmer. So viel Kuchen? Wo ist der weg? Nein. Der ist eigentlich hauptsächlich für mich, aber ich dachte mir, naja, wie gesagt, ein Test, ob ihr innehalten könnt bei euch. Aber anscheinend geht ihr ja nicht gleich den ersten Krümel an. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich mit euch dreien. Gut, okay. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Auftrag. Es gibt da etwas. Das bedarf auch mittlerer Geheimhaltung. Davon müssen jetzt nicht unbedingt alle was davon wissen. Aber uns kam zu Ohren durch die gelehrte Laborratte-Wahrsprecherin. Sie hat uns etwas vorgelesen. Und unser, sie macht so Anführungszeichen mit ihren Krallen, unser Freund, Brandkrale Kammerdiener. Nun ja, hatte noch die zusätzlich wichtigen Informationen. Oh, no, das ist aber ein leckeres Stück Kuchen, wirklich. Es gab da ein, er nannte es Rezept von den Erbauern. Und das Wissen wurde mit uns geteilt. Die gute Wahrsprecherin hat es uns vorgelesen, aber die wichtigen Informationen hatte unser Freund Brandkrale Kammerdiener. Sie wartet ganz kurz ab, ob irgendwelche Fragen kommen. Was für ein Rezept? Ha, gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Kleines Rotauge. Nun, es ist so. Dieses Rezept erzählt wohl von sogenannten Bratapfeln. Ein seltsamer Begriff, wenn ihr mich fragt. Ein sehr seltsamer Begriff, wenn ihr mich fragt. Aber Äpfel kennen wir noch und sind ja eine wahre Delikatesse. Einen richtig frischen Apfel noch zu finden, das ist ja etwas, worauf... Oh, da läuft mir mein Kuchenmäulchen schon voll mit Sabber. Und angeblich mit diesem Rezept, angeblich, einerseits soll es unglaublich gut schmecken, aber andererseits... Naja, sagte unser Freund Brandkrale Kammerdiener, soll es auch gleichzeitig dabei helfen, die Lebenserwartung, dem Rattentod lange zu entgehen oder ihm vielleicht für immer zu umgehen. Und das ist natürlich etwas, das können wir Sammler uns nicht, was es doch alles aufzuessen gibt. Man stellt sich das doch nochmal vor, wenn man für immer lebt, dann kann man für immer essen. Stellt euch das doch mal vor. Ich meine, naja, ich schweife ab. Auf jeden Fall, euer Auftrag. Damit ihr frei von Schuld seid und eure Ratte ebenfalls, wäre es, die Zutaten zu uns zu bringen, damit wir diesen sogenannten Bratapfel, dass man ihn zubereiten kann. Und das geht halt nur mit unserem Freund Brandkralle Kammerdiener. Denn Brandkralle Kammerdiener weiß, wie man die Kammer bedient, die man braucht für das Rezept. Könnt ihr mir noch folgen? Ja, Brandkralle, Kralle, Kammerdiener weiß, wie es geht. Oh ja, Brandkralle, Kammerdiener weiß, wie es geht. Ja, zumindest das eine. Ansonsten sind hier immer sehr seltsame Sachen am Erzählen. Feuer ist jetzt auch nicht so das Tollste. Vielleicht, wenn es kalt draußen wird, aber ansonsten sind doch andere Sachen dann wirklich interessanter. Ich schweife schon wieder ab. Es ist wahrscheinlich dieser Kuchen. Also, eure Aufgabe ist, es ist ganz einfach. Ihr besorgt uns ganz einfach die fehlenden Zutaten dann dafür. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt es euch gut merken, wir brauchen einen Apfel, und zwar nicht so einen schimmeligen, die überall rumliegen und die den Saft schon verlieren und die ein bisschen tödlich im Kopf machen. Nee, wir brauchen schon einen neuen, frischen Apfel. Und ich hätte da sogar schon auch eine Idee, wo so einer noch sein könnte. Das ist auf jeden Fall, ohne funktioniert es überhaupt gar nicht. Und verrätst du uns auch, wo der sein könnte? Moment. So weit sind wir hier noch nicht. Moment, ich zähle erstmal auf. Und dann gucken wir mal, wo das Ganze alles ist. Nicht, immer schön sachte mit den Schleichern. Ganz voll. Ansonsten steht in dem Rezept zumindest drin, dass man noch Vanillesauce braucht. Und das ist so, wie soll ich sagen? Uns kam zu Ohren, dass es das auch, das ist wohl eine weiße, gelbe Pampe. Und die ist wohl irgendwie, das steht wohl irgendwo rum. Also wir haben da auch schon so ein bisschen gefragt, die Erbauer, das ist seltsam. Manchmal haben die so komische kleine Tütchen und da war sowas drin. Und angeblich soll man das dazu machen. Ansonsten funktioniert das wahrscheinlich nicht mit dem Rattentod, dass man dem entgeht. Und ansonsten brauchen wir noch diese kleinen, wisst ihr, was ich meine? Diese kleinen braunen Dinger, die so lange haltbar sind, die nicht vergammeln. Käfer. Da ist nichts von den Krabblern drinne. Ich meine diese kleinen, wie kleine Früchte, wie kleine Äpfel, nur in schrumpelig. Ich glaube, er meint Rosinen. Ah, Rosinen, ja, diese, ich hatte, ja, genau, diese kleinen Dinger. Die sind aber ganz schön groß. Ja, aber im Vergleich zu diesem großartigen Bratapfel ist das doch. Es ist wie eine große Ratte und eine kleine Ratte. Man braucht beides manchmal. Zusammen können sie unterschiedliche Sachen schaffen und unterschiedliche Dinge vor allen Dingen für uns Sammler lösen. Ist das nicht schön? Alles lebt in einer Harmonie hier in der Rattburg. Weiter im Rezept? Natürlich. Der Kuchen, ich sag's euch. Und Marzipan. Und unsere... Nun ja, ich weiß nicht wirklich dolle, was das ist, aber... Angeblich gibt es solche Dinge in, wie soll ich sagen, wisst ihr, was eine Wurst ist? Nee. Also so ein langes Ding, wo die Erbauer immer andere Tiere reingestopft haben, irgendwie so. Und das gibt es, ja. Die haben Tiere in lange Dinger reingestopft? Ah, ich hab's auch nicht verstanden. Es war auch nicht meins. Ich hab's mal probiert, aber es war irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt. Wie probiert? Was habt ihr denn damit gemacht? Naja, was man halt mit Sachen macht, man probiert sie halt, man knabbert sie dann halt an und guckt, ob es essbar ist. Aber... Ihr habt etwas, ein langes Ding, in dem Tiere drin waren. Habt ihr angeknabbert? Ja. Haben sich die Tiere denn nicht gewehrt? Nein, die waren, glaube ich, nicht mehr. Also, nicht wie ein Regenwurm. Ein Regenwurm, aber dieses lange Ding, nee, das war schon so, also ganz, Schaudergeschichten. Ich glaube, ich schweife schon wieder ab. Aber so ein Regenwurm kann ja durchaus schmackhaft sein. Ja, vielleicht. Wenn er frisch ist. Vielleicht in diesem weißen Sand gedreht, dann vielleicht, aber ansonsten, sie winden sich so und dann winden auch noch beide Seiten, wenn man einmal drauf knabbert. Weiß ich nicht so genau. Ja, Marzipan. Das ist auch in solchen langen. Es sieht aus, aber manchmal glitzern die auch so hell und manchmal gibt es die aber auch in anderen. Also es ist so vielleicht ein bisschen süß und ein bisschen Nuss, aber es ist so lange her, wo ich sowas vielleicht mal gegessen habe. Auf jeden Fall, das sind die Zutaten. Und die brauchen wir. Und wenn wir die zusammen haben, dann können wir das zusammen in dieses Bratapfel verwandeln und dann können wir dem Rattentod entgehen. Das ist der Plan. Mit Brandkralle Kammerdiener, unserem Freund. Alles klar? Ihr seid doch von der schlauen Sorte, nehme ich mal an. Von der starken Sorte seht ihr mir nicht aus, also müsst ihr wahrscheinlich von der schlauen Sorte sein. Ey. Oh ja, gut, okay. So eine Fischgräte hat man wahrscheinlich auch nicht einfach gefunden. Okay, das sehe ich ein. Und wir bekommen dann auch was von dem Drahttapfel-Ding? Ja, das ließe sich wohl einrichten. Dann wäre vielleicht die Schuld eurer Ratte nicht ganz getilgt, aber es ließe sich drüber reden. Ich meine, ihr hättet dann natürlich auch etwas vielleicht bei den Sammlern gut. Und wenn ihr das probiert, dann, wenn ihr auch für immer dem Rattentod entfleuchen könnt, dann könntet ihr ja vielleicht auch für immer für die Sammler arbeiten. Oder, naja, also, da lässt sich bestimmt etwas Gutes einrichten, wovon wir alle etwas haben. Wie oft kann man an so einem Marzipan ziehen? Ziehen, ja, also ich hatte gehört, die sind relativ groß. Vielleicht müsste das zu zweit ziehen. Ich weiß es nicht so genau. Okay. Aber bevor ich euch jetzt verrate, wo man diese einzelnen Schätze bekommt, müsst ihr mir jetzt versprechen, dass ihr auch die Schuld eurer Rotte tilgen wollt. Und dass ihr ein bisschen Geheimhaltung bewahrt. Ich hoffe, ihr könnt Geheimnisse für euch ein bisschen behalten. Und dann können wir darüber sprechen, wo ihr diese Sachen findet. Sie mustert euch und wartet erstmal auf und nimmt sich wieder etwas Sahne in den Mund. Geheimnisse zu bewahren ist ja unsere leichteste Übung. Ja, selbstverständlich. Was aber war das wie ein Taucher? Natürlich. Aber wenn wir diese Dinge haben, die ja sehr groß sind. Ja. Dann sind sie nicht so leicht zu verheimlichen. Ja. Es dreht sich so rum, so zu Grünwurst und sagt, boah, du bist so schlau. Ja, meine Mama auch immer gesagt. Voll gut. Habe ich gar nicht dran gedacht. Sie sieht ehrlich beeindruckt aus. Könnten sie ein bisschen kleiner machen, um sie herzubringen. Ein bisschen knabbern vielleicht? Das wäre vielleicht noch eine Frage, wie viel brauchen wir davon? Ja. Ich sehe schon, ihr seid wirklich eher von der cleveren Sorte. Das konnte man uns leider nicht genau sagen, wie viel. Also, ich denke, bei einem Apfel ist es ein Apfel. Für einen Bratapfel. Aber für die anderen Sachen wissen wir das leider nicht genau. Da stehen so andere, also ich kann sowieso nicht die Sachen von den Labors lesen und das wusste die Laborratte-Versprecherin auch nicht so genau. Ich sag mal so Mittel. Okay, Mittel. Und der Apfel muss auch nicht an einem Stück sein, der kann auch in mehreren Stücken sein. Ja, bestimmt. Ja. Wegen der Heimlichkeit. Ja. Die Heimlichkeit. Ja. Ja, wegen der Heimlichkeit. Das ist eine gute Idee. Ja, ja, das geht bestimmt auch in 4 Teilen. Oder 3. Also einen halben Apfel schaffe ich locker zu tragen. Ja, da haben wir es doch schon. Da haben wir doch das jegliches Problem doch schon aus der Welt geschafft. Dann seid ihr doch. Also seid ihr dabei. Wir können hier, die Sammler können auf euch zählen, meint ihr? Wenn ja. Du uns versprichst, dass unsere Schuld damit getilgt ist. Ah, aber auf die Ehre der Sammlerrotte, natürlich ist damit dann die alles getilgt. Und ich möchte auch, ich werde schon zusehen, ob wir vielleicht dann noch etwas von diesem Bratapfel für euch dann abknapsen können, damit ihr auch die Früchte eurer Arbeit dann auch direkt in euer Mäulchen stopfen könnt. Wir nehmen dich beim Wort. Bei meiner Ehre, sage ich immer, bei meiner Ehre als Sammlerin. Aber ihr hattet ja gefragt, wo das Ganze ist. Und da ich ja jetzt euer Wort habe, guckt noch mal alle drei so an. Das Ganze ist nicht ganz einfach, denke ich mal. Aber, und vielleicht müsst ihr den einen oder anderen gefallen, vielleicht auch einfordern, vielleicht. Aber ich denke, das wichtigste Stück ist, wahrscheinlich, also ist ja der Apfel und um einen neuen frischen zu finden, wissen wir zumindest, dass man einen kalten Apfel finden muss, weil ein Apfel, der einfach nur so rumliegt, ist ja vergammelt. Und der einzige Ort, wo wir uns vorstellen können, wo noch so ein Apfel sein könnte, wäre im dritten Obergeschoss in der verbotenen Zone in der Kühlkammer da, wo die Erbauer gegessen haben. Das ist doch bestimmt kein Problem, oder? In der verbotenen Zone? Ja, aber die ist ja auch nur so halb verboten. Also wenn man da was will, dann kann man da bestimmt auch hin. Man muss ja sagen, aber die ist doch verboten. Ja, aber was ist denn ein Verbot gegenüber dem Rattentod in Fleuchen? Also Verbot ist ja so ein Wort. Aber Verbote gibt es doch nicht ohne Grund. Und wir... Also wir Rotaugen sind grundehrliche Ratten. Ja. Die setzen uns nicht so einfach über Verbot hinweg. Ja, aber es gibt ja vielleicht auch einen Sonderzugang oder vielleicht auch Ausnahmen von Verboten. So. Ihr wisst aber schon, dass das also eine besondere Herausforderung ist. Ja, und aber das Risiko beinahe unermesslich für uns ist. Ja, aber seht ihr, wer hat denn, also wisst ihr noch, wer das verboten hat? Ist heil, alle sagen das immer nur, aber ich weiß gar nicht, warum ist das denn verboten? Oder wer hat das verboten? Oder ist es überhaupt noch so? Oder ist das vielleicht letzte Woche schon ausgelaufen? Stellst du etwa die alten Traditionen in Frage? Nein, aber also das ändert sich ja vielleicht auch mal über die Zeit. Das kann ja, das wisst ihr ja vielleicht auch besser, aber also, das ist, ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Ich habe nur gesagt, es wird interessant und der Lohn ist gar vorzüglich. Aber ein Lohn ist ja auch gar nicht so richtig vorgesehen, sondern vielleicht nur eventuell und besteht ja hauptsächlich im Begleichen einer Schuld. Also, ist das denn in einem Verhältnis zueinander? Ja, natürlich. Die Schuld? Und die Schuld, die wir auf uns laden, wenn wir dieses Gebot brechen. Ach, aber natürlich. Also, da wird niemand euch für dann dafür belangen, dass ihr für mich als Sammlerin Glattfell-Feinzunge, dass ihr dafür irgendwie, nein. Also, ich denke mal, und man hat euch ja auch... Wir können uns ja gar nicht auf euch berufen in dieser Hinsicht, weil das Ganze ja geheim ist. Ja. Ja. Nicht offiziell. Mittelgeheimer Zusatz. Ja. Aber was ist denn, ja, wenn wir hingehen und wir kommen gar nicht rein, weil die Tore, die Gänge wurden verschlossen vor langer Zeit. Viel wichtiger ist, was ist, wenn wir erwischt werden. Ja, also grundsätzlich ist ja in der verbotenen Zone wahrscheinlich sowieso niemand. Und ich habe zumindest gehört über eine Gefälligkeit, die ich einfordern konnte, habe ich zumindest gehört, dass die Gänge bewacht werden, da wo man sich durch den Schutt so ein bisschen durchwiegeln kann, der wird bewacht von einer alten Schafzahnrotte. Aber die sind auch alt und die sehen auch nicht so viel. Und ich glaube, mit denen kann man bestimmt sprechen. Ja, aber die sind aber gefährlich. Das ist alles, ich glaube, das ist wirklich nur, damit man sagen kann, das ist noch verboten. Aber ich habe auch schon gehört, die haben auch schon Leute durchgelassen. Das ist mehr damit, wisst ihr, ihr müsst es andersrum sehen. Es ist eher andersrum. Die verbotene Zone darf nicht zur normalen Zone rein, aber wir dürfen in die verbotene Zone rein, weil wir sind ja nicht verboten. Die Zone ist ja verboten und was da drin ist, aber wir können da ja rein, weil wir sind ja nicht verboten. Das ist richtig. Das klingt schlau. Tut es das? Okay. Wir können ja einfach mal gucken. Ja, einfach mal gucken, einfach mal fragen. Hey, das, vielleicht was ist, wenn wir es nicht schaffen? Was ist, wenn einer von uns dabei stirbt? Nein. Außerdem hätten wir ja jetzt da die Möglichkeit, dann ja auch, wenn wir dann den Bratapfel hätten, dann können wir ja auch vielleicht der Totenratte etwas ins Mäulchen stopfen und dann ist sie wieder da. Also für mich klingt das logisch. Wenn die einen Schleicher gefressen hat, bringt uns das überhaupt nichts. Dann dürft ihr einfach nicht gefressen werden. Klingt plausibel. Ja, das ist schon. Ja. Gut, aber vielleicht gefallen euch ja die anderen Dinge. Also es gibt ja noch die anderen Sachen. Und es ist so, also ich habe mich auch noch mal vorher umgehört und es ist wohl diese Pampe, ich glaube, die, wie soll ich sagen, also ich glaube, diese Pampe und dieses Marzipan und diese kleinen Mini-Äpfel, Rosinen, die gibt es, meine ich, auch bei uns in Mengen, auch bei den anderen Sammlern, aber da kann ich nicht hin, das ist das Problem. Ich kann nicht hin und das einfordern, weil dann wird die Fragen stellen und warum ich denn die Sachen brauche. Und es wissen ja auch schon welche von den Brandratten und die Laborratte auch. Deswegen wäre es eigentlich sehr gut, wenn ihr das vielleicht selber holen könntet. Und ich kann es zumindest, also da kann ich euch zumindest helfen. Ich könnte euch Kuchen anbieten, den ihr tauscht gegen die Sachen auf dem Bazar der Ratten. Das sollte es einfacher machen. Das klingt gut, weil wir können uns natürlich nicht an den Lagern von Sammlern vergreifen. Nein. Also, das ist ja also hochoffiziell, ein bisschen offiziell. Also schon, ihr sollt kaufen, aber mein Name darf nicht erwähnt werden. Aber ihr könnt schon, also ja. Den Kuchen trotzdem, wenn jemand fragt, den habt ihr gefunden. Okay. Ich bin gut im Kuchenkrümel finden. Ja. Das stimmt. Das könnte eure Geschichte sein. Ja. Aber vielleicht ist es auch so, ich meine, ihr könnt ja auch einfach behaupten, dass es von aus der verbotenen Zone kommt und dann habt ihr einen besseren Tauschwert. Damit wir zugeben müssten, dass wir in der verbotenen Zone waren und die wir nicht rein dürfen. Aber wenn jemand findet, der das kaufen würde bei den Sammlern, ja, es ist nicht ganz, ja, ich sehe die Gefahr, aber auch die Möglichkeit. Wir könnten auch sagen, wir haben es von jemand anderem, der in der verbotenen Zone war. Ja, ich glaube, ja, das müsste gehen. Wir werden so viel Marzipan kriegen. Ja, ansonsten, ich überlege gerade noch. Ja, und der Plan ist, wenn wir die Sachen soweit haben, wenn wir alles soweit gefunden haben, alles zusammen haben, Dann wäre der Plan, dass wir in das zweite Obergeschoss gehen und da haben die Brandraffen, da haben die Brandratten eine kleine Feuerkammer, nicht so eine ganz große, sondern eine kleine. Die wissen, wie man die bedient, unsere Freunde von den Brandratten. Naja, und dann haben wir alle was davon. Aber dafür müssen wir halt erst alles beisammen haben und das geht erst, wenn ihr die Sachen alle habt. Ja, wisst ihr noch irgendwas wissen? Ihr könnt noch Kuchen haben. Ich jetzt ein Nickerchen. Oh, das ist, glaube ich, schlecht, weil, ja, für kurz vielleicht. So viel Kuchen gegessen. Wie? Moment mal. Wie viel Kuchen hast du genommen? Nicht so viel. Nur ein bisschen viel. Mein Bauch ist voll und ich brauche ein Schläfchen. Sie guckt so, wie viel hast du rausgeknabbert? So mal, damit wir eine Vorstellung haben. So eine Faust voll? Nein, eine Erdnuss. Ah, okay. Walnuss. Oh ja, okay, da kann man schon mal satt sein. Aber man kann auch schon mal ein Nickerchen machen. Man kann immer ein Nickerchen machen. Man kann immer ein Nickerchen machen, das stimmt. Ja, also, legt ihr los? Ich meine, also, was ihr als erstes holt, seid dahingestellt. Aber, ihr könnt jetzt los, glaube ich, wenn ihr möchtet. Ich habe alles gesagt und es kommt anscheinend auch nicht noch mehr. Also, mehr konnten wir wohl an Gefälligkeiten nicht eintauschen. Also, seid ihr drei. Ihr seid die Geheimen. Ihr habt einen Geheimauftrag. Husch, husch, husch. Okay. Die geheimen Bratapfelholer. Husch. Ich würde sagen, dann gehen wir mal. Ich suche da gerade Plätzchen, wo du ein Nickerchen machen kannst, Grübel. Und dann machen wir einen Plan. Klingt nach einem Plan. Das klingt gut. Okay, und wenn ihr zwischendurch nochmal was braucht, kommt einfach vorbei. Vielleicht ist der Kuchen nicht mehr da, aber irgendwas anderes bestimmt. Hör sich gerade Zeit so. Naja, dann viel Erfolg und mögen die Erbauer mit euch sein oder was auch immer ihr euch bindet. Tschüss. Ciao. Hey. Dann verlassen wir wohl den Karton. Ja, lasst uns ein ruhiges Plätzchen suchen. Ich arbeite so ein bisschen immer mit Vignetten, mit so Story. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Rohr beschreiben, was hier irgendwo so lang geht, aber so ein bisschen immer Vignetten anbieten, damit wir Reisezeit auch überbrücken. Aber ja, ihr könnt einfach rausgehen. Und es macht sich auch die Sammlerin auch schon wieder ans nächste Stückchen Kuchen. Anscheinend ist das ihr Job heute, Kuchen essen. Und auch harte Arbeit. Bitte? Das ist auch eine sehr ehrbare, harte Arbeit. Das ist wie in der Mine, nur halt mit Kuchen, dass man ja. sich so durchschnabuliert. Und draußen habt ihr auch wieder so, also das Gefühl besteht sich wieder. Es ist schon so ein reges Treiben, dass immer mal wieder von anderen Rotten immer mal wieder vereinzelt auch andere Ratten da sind und Gefälligkeiten irgendwie mal was Schwereres tragen, irgendwie mal was von A nach B bringen. Vielleicht auch schon, dass es anfängt langsam, dass Nistmaterial verdichtet wird, weil es ja bald kalt und der Wind und dass man das auch alles zumacht und so. Also geschäftiger als sonst, wenn ihr euch hier vielleicht mal rumbewegt habt. Und euch fallen, ihr seid ja im ersten Untergeschoss und ihr hättet hier und da schon so ein Plätzchen, um euch irgendwie nochmal zu beraten oder ein Nickerchen zu machen. Es gäbe halt einerseits ein Regal mit so ganz vielen Scheiben irgendwie in unterschiedlichen Mustern, was nicht so viel besucht wird, das allerdings ein bisschen hart ist vielleicht. Ihr hättet auch da vielleicht mehrere Verpackungen oder auch mal einen halboffenen Sack, wo diese Erdäpfel drinnen liegen, diese braunen, dreckigen, die irgendwann plötzlich Pflanzen anscheinend waren, wurden. Auch da kann man sich bestimmt ganz gut irgendwie mal reinlegen. Aber ihr könnt natürlich auch was ein ganz anderes Gebiet ansteuern, wenn ihr sagt, ach nee, mit den Sammlern lieber jetzt nicht so. Oder vielleicht wollt ihr gleich auf den Rattenbasar und dann gleich mal gucken, wie ihr möchtet. Also ihr müsst so ein bisschen gucken in der Rattenburg, was fändet ihr interessant anzusteuern oder mich dann einfach fragen, hey, gibt es das und das? Und dann kann ich euch das gerne sagen. Also Grete schaut sich so ein bisschen um und entdeckt diesen Sack. Mhm. Und empfindet es auf jeden Fall als ein schön enges, muckeliges Plätzchen für ein Nickerchen. Und stupst die beiden mal drauf hin und zeigt mal, hey, wollen wir da nicht uns nochmal eine Rast machen? Das hast du gut erkannt. Das sieht tatsächlich nach einem muckeligen Eckchen aus. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal genauer an. Na dann auf. Und so hopst ihr gen dem sehr gut gesehenen Erdäpfelsack, wo dann diese ganzen Triebe irgendwie schon hochgehen und die Erdäpfel schon von irgendwie auch schon viel ihrer Flüssigkeit verloren haben. Einige davon sind einfach dann schlimm verschrumpelt. Einige sind auch so halb irgendwie in so ein bisschen Erde irgendwie und sind irgendwie, da geht es irgendwie da schon mal so ein bisschen. Riecht auch sehr erdig, aber um sich da mal hinzulegen und so ein Nickerchen und mal zu überlegen, okay, was hat die Sammlerin jetzt alles nochmal erzählt und was sollen wir wo machen und so, wäre das bestimmt ein guter Ort, um sich mal ein bisschen auszuruhen, um so ein bisschen Pläne zu schmieden und zu überlegen, okay, was machen wir denn nach unserem guten Nickerchen und dem guten Kuchen mal? Und dann könnt ihr euch alle da hinlegen.